willkommen, sagst du zu mir willkommen. Nur du allein ist willkommen, nur mit dir. Ich willkommen, sei heute mein Willkommen, sagst du zu mir willkommen, nur du allein ist willkommen, nur mit dir. Jetzt sind wir als bald am Ziel, vereint im Kampf der Liebesnacht, sag mir, dass es dir gefiel. Denn dann haben wir's vollbracht. Nur mit dir.